Morning. Guten Morgen. Very last day of our wonderful series. Allerletzter Tag unserer wundervollen Serie. I want to go back to the very beginning of the words of what Jesus said. Ich will zurückgehen ganz zum Anfang zu den Worten, die Jesus sagte. In John chapter 14. In Johannes 14. We've already mentioned that. Wir haben das schon erwähnt. But you know, let's go to actually the beginning of this chapter. Lass uns tatsächlich zum Anfang dieses Kapitels gehen. You know, in the very beginning of this chapter, ganz am Anfang in diesem Kapitel, it's, you know, Jesus telling them he's going to go away and soon he's not going to be there and they can go where he is. Jesus sagt, dass er weggehen wird und er bald nicht mehr da sein wird und sie nicht dahin gehen können, wo er ist. So he's got a lot of bad news for them. Er hatte für sie viele schlechte Nachrichten. I mean, from the human point of view. Aus der Sicht des Menschen. And you know, but from God's point of view, of course, it was not bad news at all. Aus Gottes Sichtweise natürlich waren das überhaupt keine schlechten Nachrichten. In fact, Jesus even said, it's better for you if I go away. Jesus sagt in Wirklichkeit, für euch ist es besser, wenn ich weggehe. You know, so it was good news, but the disciples saw it as bad news. Es waren gute Nachrichten, die Jünger sahen es als schlechte Nachrichten an. You know, Jesus starts in verse 1, he says, don't let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Jesus beginnt in Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. How can you expect not your heart to be troubled in the middle of these terrible circumstances? Wie kannst du akzeptieren, unter diesen schlechten Umständen nicht mehr unruhig zu sein? Well, because in verse 27 of the same chapter, which is the context. Weil im Vers 27 des gleichen Kapitels, was der Kontext ist. Jesus told them that, listen, I'm going to leave my peace to you. Jesus ihnen sagte, hört zu, ich überlasse euch meinen Frieden. Don't let your heart be troubled, don't be afraid. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. A very interesting verse 1, he says, don't let your heart be troubled. Es ist sehr interessant, in Vers 1 sagt er, euer Herz erschrecke nicht. And in verse 27, when he says, I'm giving you my peace, he says the same phrase, don't let your heart be troubled. Und in Vers 27, wenn er sagt, ich gebe euch meinen Frieden, sagt er denselben Satz, euer Herz erschrecke nicht. So, Jesus offered them perfect peace in the middle of difficult circumstances, but they did not accept it. Jesus bot ihnen perfekten Frieden an, mitten in den schwierigen Umständen, sie aber akzeptierten ihn nicht. They did not even walk in it. Sie lebten nicht einmal darin. Look what it says in chapter 16, verse 5, which is still all the same context. Schau, was im Kapitel 16, Vers 5 steht, was immer noch der gleiche Kontext ist. You know, these are all the last moments of Jesus with the disciples and him talking. Das sind die letzten Momente von Jesus mit seinen Jüngern und er spricht zu ihnen. 16, verse 5, it says this. Kapitel 16, Vers 5 sagt dies. But now I go away to him who sent me, and none of you asks me, where are you going? Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? But because I've said these things to you, sorrow has filled your heart. Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. How crazy! Jesus just said to them, "Don't let your heart be troubled," and now he says, "Hey, you have allowed your heart to be troubled." Wie verrückt! Jesus hat ihnen soeben gesagt, dass ihre Herzen nicht erschrecken sollen, und jetzt sagt er ihnen, "Hey, ihr habt es zugelassen, dass eure Herzen voller Trauer sind." Jesus offered them perfect peace, and yet they did not experience it. That's sad. Jesus bot ihnen perfekten Frieden an, und dennoch haben sie ihn nicht erlebt. Das ist traurig. Why? Warum? Two reasons. Zwei Gründe. Number one, they believed that perfect peace was dependent on circumstances. Nummer eins, sie glauben, dass dieser perfekte Friede von Umständen abhängt. See, when the circumstances changed and Jesus was crucified and taken away from them, everything fell apart. Schau, als die Umstände sich änderten und Jesus gekreuzigt und von ihnen weggenommen wurde, fiel alles auseinander. The Bible says all of the disciples that locked themselves behind doors for fear. Die Bibel sagt, dass sich alle Jünger aus Angst eingeschlossen haben. Jesus told them, hey, don't be afraid, I have peace for you. Jesus sagte ihnen, hey, fürchtet euch nicht, ich habe Frieden für euch. And then he left and he was on the cross. The circumstances changed and they were afraid. Dann ging er weg, er war am Kreuz, die Umstände ändert sich, sie hatten Angst. So they did not believe that when the circumstances changed, the peace can remain. Sie glaubten nicht, dass der Friede unter geänderten Umständen bleiben kann. But there was another reason. Es gab noch einen anderen Grund. They didn't even believe what he promised. Sie glaubten nicht einmal, was er ihnen versprochen hatte. Listen to me, I'm going to have some really interesting thought for you here. Hör mir zu, ich habe einige sehr interessante Gedanken für dich. The unbelievers believed Jesus more than his own disciples. Die Ungläubigen glaubten Jesus mehr als seine eigenen Jünger. The unbelievers believed that he would actually rise again. They were so scared that he would do what he said. Die Ungläubigen glaubten, dass er tatsächlich wieder auferstehen wird. Sie waren so verängstigt, dass er das machen wird, was er sagte. Think about this. Denk darüber nach. The disciples were very clearly told that he would rise again, and yet they did not believe it. Den Jüngern wurde sehr deutlich gesagt, dass er auferstehen wird, und trotzdem glauben sie es nicht. When the women saw him, they were still doubting and locked the doors. Als die Frauen ihn sahen, zweifelten sie noch immer und verschlossen die Türen. Listen, if you don't trust and believe the Prince of Peace, you will not experience his peace. Hör zu, wenn du dem Friedefürsten nicht vertraust und ihm glaubst, wirst du seinen Frieden nicht erleben. Number one, don't you believe the lie that the peace in the kingdom of God has anything to do with circumstances. Nummer eins, glaube nicht die Lüge, dass der Friede im Königreich Gottes irgendetwas mit den Umständen zu tun hat. Number two. Nummer zwei. Whatever the Prince of Peace says, trust him. Was auch immer der Friedefürst sagt, vertraue ihm. He says, I've overcome the world, trust him. Wenn er sagt, ich habe die Welt überwunden, vertraue ihm. If he says, my kingdom is in power, trust him. Wenn er sagt, mein Königreich besteht in Kraft, vertraue ihm. If he says there will never stop to be an increase. Wenn er sagt, dass es immer eine Zunahme, ein Wachstum geben wird. Just trust him. Vertraue ihm einfach. And as you trust the Prince of Peace and what he says is absolutely true. Indem du dem Friedefürsten vertraust, dass alles, was er sagt, absolut wahr ist. You will walk in the peace of the kingdom of God. Wirst du im Frieden des Königreiches Gottes leben. That's how we need to learn to walk. So müssen wir lernen zu leben. Thank you guys for listening to me. Danke Leute, dass ihr mir zuhört. Have a great day. Habt einen schönen Tag.